wünsche vor allem, dass du gesund bist in allen Dingen, so wie es deiner Seele gut geht. Das ist die Verheißung Gottes. Ich bin gesund, Körper und Seele in Frieden. Der Herr wacht über mich Tag für Tag. Ich bin gesund, gestärkt durch seine Güte. Mein Leben gehört ihm für immer. Er erneuert meine Kraft, wie der Adler fliege ich wieder.